Sie sagen, lass es sein mit dem ganzen Blabla. Geld ist mit Mucke in diesen Zeiten nicht machbar. Ich sag, es geht um mehr als nur den Namen und Papa. Die Mucke war Familie, als kein Schwein für mich da. War in dem Zimmer im Frauenhaus, alleine mit Mama. Familie auf Abstand, Rapper, Vater. Spart Gott und Rat, aber Stoß auf Satan. Alles war gefickt, ich fühlte mich wie ein Mörder. Schule verschlafen, nachts der Boxer am Morgen der Kater. Die Großen hatten ihn Opfer, die Lehrer Versager. Es hieß, sie lassen mal locker, ich wusste, dass es nicht wahr war. Als ob, ja klar, links, rechts, ja, noch. Ich lernte mich zu wehren wie die Jungs am Gaza. Kam heim, Blut auf meinem Starter Parker. Von Freunden verraten, an Handgelenk in den Achter. Bin platt und stiff wie Medizin für das Laster. Kein Job, ach was, kein Bock, lass mal. Mir reicht keiner von denen im geringsten das Wasser. Die anderen gingen mit Mädchen, was trinken, ich saß da. Therapierte mich selber, hatte nix als die Musik auf dem Rad. Ich hab den Sound, den ich lieb in der Box. Das ist mein Sound, Medizin für den Kopf. Wer bleibt dir treu bei den ganzen Gesocks? Nur die Musik, mein Freund in der Box. Ich hab den Sound, den ich lieb in der Box. Das ist mein Sound, Medizin für den Kopf. Wer bleibt dir treu bei den ganzen Gesocks? Nur die Musik, mein Freund in der Box. Sie reden von Bling Bling, sie reden von Erfolg. Ich rede von Sinn und Liebe, ich rede von Erfolg. Sie sagen, du schaffst es, ich frage, was schaff ich? Sie sagen, du fixst alles, ich sag, ich find's abartig. Kollege, ich hab Geld, hast du mir nicht zugehört? Warum ich release, immer weil es einfach dazugehört. Wer die Bullerei immer wieder durch meine Taschen wühlt, ist sicherlich einer da draußen, der meine Sachen fühlt. Kopfhörer auf, ich will nicht hören, was die reden. Entzieh mich dieser Welt, kann sie je nicht verstehen. Wenn mich Gott und die Menschheit verlässt, ist okay. Ich schalt ab, lehn mich zurück, drück Play. Meine Beats bei Dre auf laut, in meinem Handy der Sound. Jeder Stress in meinem Schädel vergeht. Schon vor ein paar Jahren war es ähnlich, ich saß da, therapierte mich selber, hatte nix als die Musik auf dem Rad. Ich hab den Sound, den ich lieb in der Box.